kannst meine Gedanken lesen, als wären wir uns ewig schon vertraut. Hast Rosen gelegt auf meinen Weg. Ich mag deine Art zu lieben, die alles um mich nur schöner macht. Ich atme das Glück, will nie mehr zurück. Mit dir hab ich den Himmel hier auf Erden. Du rettest all die Träume tief in mir. Du bist mein Neubeginn und es macht so viel Sinn mit dir. Wir sind zwei verwandte Seelen, teilen die Schatten und das Licht. Werd nie was bereuen und alles verzeihen. Du schenkst mir den Mut zu lieben. Ich lege mein Herz in deine Hand. Es ist wie Magie, sowas fühlte ich nie. Mit dir hab ich den Himmel hier auf Erden. Du rettest all die Träume tief in mir. Du bist mein Neubeginn und es macht so viel Sinn. Was gestern war, die Wunden sind verheilt, denn du bist da. Ich bin in Sicherheit, für jeden Weg bereit, mit dir egal wie weit. Mit dir hab ich den Himmel hier auf Erden. Du rettest all die Träume tief in mir. Du bist mein Neubeginn und es macht so viel Sinn.